beast, bis die andere Rapper zu killen. Das Beast weiß böse, brutal, es ist besser, du bringst den Bruder nicht zum Boden, Dicke, du verreckst bei dem Ding. Ich baller böse Bretter, bis die Schädeldecke zerspringt. Ich Sniper, Lichtjahre weiter als ihr. Wie ein Kanal, bring die Untergrundscheiße mit mir. Das ISB und Doppeldicke Nummer 1 im Revier. Ich ficke jeden und ich meine jeden einzelnen hier. Das ist so. B zu dem Izzo ist real. Der Kapitän mit der 10 auf dem Trikot im Spiel. Seh, heutzutage kriegt ihr jede zweite Pico im Deal. Doch ein Vers und ich ficke eure Diskografien zunichte. Geh raus, richte es aus, dass dieser Chopper hier zurück ist mit dem giftigen Sound. Er bringt das Feuer und die Szene wird vernichtet des Grauens. Es ist 187, Junge, für euch Tricher und Lauchs. Ich mach nicht. Komme gegen das Problem. Rede nicht mit denen, wir sind gegen das System, ihr Stricher. Ja, wir leben dieses Leben, wir machen keine leeren Versprechen. Dicker, wir zerbrechen. Besser geht uns aus dem Weg, wir zerlegen euch mein Leben mit einem Lächeln. Komm, wir machen Action. Wenn eure Scheiße nicht mehr hören, denn wir sind einfach viel zu weit davon entfernt. Das Loch in dein Bein kostet mich grad mal 2 Euro. Und ist nicht so, dass ich danach was bereuen tu. Im Gegenteil, Mann, ich lad nochmal neu durch. Frag, was bei euch los? Damals, Raumkurs, strafhaft, Hamburg. Heute schrei ich vor 1000 Leuten, Batschka, Hand hoch. Und ja, es stimmt, danach krieg ich noch eingeblasen. Es war ein langer Weg, wie oft muss ich durch Scheiße latschen? Relax, reden groß, aber sind in Wahrheit winzig. Da kommt kein Druck, Digga, glaub mir, deine Gerade bringt's nicht. Dein Rap ist fake, dein Gelaber kindisch. Nur weil Azad King ist, verballer ich Tinte. Bisschen Studio, bisschen trainieren. Die Narbe in der Fresse hab ich nicht vom Rasieren. Und ich piss mein Urin auf die Diskografien. Dieser Bitch in dem Spiel, Digga, 187. Wir machen Action, komme gegen das Problem. Rede nicht mit denen, wir sind gegen das System, ihr Stricher. Ja, wir leben dieses Leben und machen keine leeren Versprechen. Digga, wir zerbrechen. Besser geht uns aus dem Weg, wir zerlegen euch mein Leben mit einem Lächeln. Komm, wir machen Action. Wenn eure Scheiße nicht mehr hören, denn wir sind einfach viel zu weit davon entfernt. Der Sniper, 187. Der Sniper, 187.